Wien 2, Lilienbrunngasse 3, Wohnung der Familie Hutter. Das Haus, das hier vor dem Krieg stand, hatte nur 3 Stockwerke. In jedem Stock waren 2 Wohnungen. Familie Hutter wohnte im 2. Stock. Unsere Fenster waren da drüben auf der rechten Seite. Ich bin hier im Februar 1924 geboren worden, 4 Jahre nach meiner schon verstorbenen Schwester Rita. Die Wohnung war der Familienwohnsitz für 2 Generationen. Mein Großvater Heinrich Grünberg ist hier vor mehr als 100 Jahren eingezogen. Meine Mutter hat hier ihre Jugend verbracht. Meine Großmutter Dora Grünberg ist 1911 hier gestorben. Danach sorgte hier meine Mutter für ihren Vater. Während des Ersten Weltkriegs half meine Mutter im Lazarett, verwundete Soldaten zu pflegen. So lernte sie meinen Vater kennen. 1914 hatte er an der Wiener Universität Jus studiert. Beim Ausbruch des Kriegs meldete er sich als einjährig Freiwilliger zur K&K-Armee. Als junger Offizier erkrankte er an Typhus. Meine Mutter pflegte ihn gesund. Hier ist ein Foto von meinem Vater und meiner Mutter, das ungefähr um diese Zeit aufgenommen wurde, vermutlich anlässlich ihrer Verlobung. Als meine Eltern 1919 heirateten, gab mein großzügiger Großvater meiner Mutter diese Wohnung und die Einrichtung als Mitgift. So habe ich dann als kleiner Bub viele Stunden mit Fenstergucken verbracht, auf diesen kleinen Platz hier. Und es gab viel zu sehen. Im Winter, wenn die Gredlerstraße vereist war, rutschte manchmal das Pferd des Kohlenhändlers aus und musste gerettet werden. Immer wieder musste die gepflasterte Straße aufgerissen werden. Aber das Beste war die immer wiederkehrende Erneuerung der Persil-Reklame auf dem Giebel gegenüber der Marienbrücke. Später gab es erschreckendere Schauspiele. Fackelzüge der Nazis, deren niederträchtige Parolen durch unsere dicht verschlossenen Fensterläden drangen. In der Kristallnacht wurde mein Vater wie viele andere jüdische Männer festgenommen. Nach einer Woche wurde er aufgrund seiner Kriegsvergangenheit als hochdekorierter Offizier freigelassen. Aber meine bis dahin so jugendliche Mutter wurde in dieser Woche um 10 Jahre älter. Bald nach der Kristallnacht hatte ich das Glück, mit dem ersten Kindertransport nach England fliehen zu können. Meine Schwester Rita folgte 4 Monate später. Unter dem wachsenden Druck, Wien zu verlassen, schmuggelten sich meine Eltern nach Polen, wo mein Vater Verwandte in Lemberg hatte, das später in russische Hände fiel. Zuerst konnten sie uns durch das Rote Kreuz Nachrichten schicken. Sie machten sich damals wahrscheinlich mehr Sorgen über ihre Kinder in England im Bombenhagel des Blitzkriegs als um ihre eigene Sicherheit. All das änderte sich mit Hitlers Überraschungsangriff auf Russland. 1942, nach der berüchtigten Wannsee-Konferenz, war auch eine Kriegsauszeichnung keine Hilfe mehr, jedenfalls nicht für Juden, die in Polen in der Falle saßen. Im Mai 1942 hörten wir zum letzten Mal von unseren Eltern. Danach Stille. Wir müssen annehmen, dass sie ermordet wurden, höchstwahrscheinlich in Birsetz, zusammen mit unzähligen anderen Juden aus der Umgebung von Lemberg. Mögen sie und die anderen Gerechten der Welt nie vergessen werden. Otto F. Hutter, Bournemouth, England, 16. März 2008.